Die russische Internetzeitung Bremer Bremen enthüllte kürzlich in einem Beitrag unter dem Titel »Die USA sollen Lehren ziehen – Die Geschichte der Aggression der USA gegen Korea«.